Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 554 an Schiller. Die Nachricht von Ihrer baldigen Ankunft erfreut mich sehr und ist die schönste Hoffnung, die mir die wieder rückkehrende Sonne bringt. Auf die Farbenlehre habe ich auch nicht einen Augenblick denken können. Ich will diese nächsten Tage noch mancherlei Geschäfte schematisieren und aufs nächste Jahr einleiten, damit ich, wenn Sie herüberkommen, ganz frei bin. Es ist so ein unendlich seltener Fall, dass man sich mit und aneinander bildet, dass es mich nicht mehr wundert, wenn eine Hoffnung wie die auf eine nähere Kommunikation mit Schelling auch fehlschlägt. Indessen können wir doch immer zufrieden sein, dass er uns so nahe ist, indem wir doch immer gewissermaßen das, was er hervorbringt, werden sehen. Auch macht sich's vielleicht mit der Zeit. Zum Lombre wünsche ich Glück. Sie werden in der Anthropologie selbst die Apologie des Spiels finden, und ob ich gleich persönlich keine Idee habe, wie man sich dabei zerstreuen oder erfreuen könne, so zeigt es mir doch die Erfahrung an so viel Menschen. Mich entschädigen in solchen Augenblicken mancherlei wissenschaftliche Spiele wie Mineralogie und dergleichen. Freilich sind die Abende jetzt sehr lang und unfruchtbar. Das Thoräische Quartier steht, soviel ich weiß, ganz leer, ist rein und dürfte nur möbliert werden, wofür ich schon sorgen will. Es sind zwei heizbare Zimmer und einige Kammern. Gern lasse ich sie nicht aus meiner Nähe, doch ist freilich das Quartier, das ich Ihnen anbieten kann, besonders im Winter nicht bequem. Wir müssen nur eine Einrichtung treffen, denn sonst verlieren wir Zeit und Gelegenheit. Wegen des Thoräischen Quartiers erfahren Sie mittwochs mehr. Könnten Sie mir die Rolle für Wallensteins Gemahlin gleich senden, so schickte ich sie unserer neuen Actrice nach Regensburg. Sie hätte auf der ganzen Herreise Zeit, daran zu lernen, und da sie den 14. kommt, so träfe sie noch eben zur rechten Zeit ein, dass das Stück auf den 30. gegeben werden könnte. Leben Sie recht wohl, in Hoffnung, Sie bald wieder zu sehen, werde ich noch manches, was uns hindern oder stören könnte, wegarbeiten. Weimar, den 22. Dezember 1798. G.